Okay. Schon. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jagr Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Guten Abend, Herr Doktor. Ja, natürlich, aber wie ist Ihr Name nochmal, bitte? Bayram. Chakri Bayram. Ja. Was ist das für, was ist das für ein Name, Herr Doktor? Das ist türkischer Name. Ein Das heißt türkischer Name. Nachricht. Ja. Ah, das klingt interessant. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ja, okay. Sie, Ja. wie lange sind Sie schon in Deutschland, Herr Doktor? Seit 3 Jahren. 3 Jahre. Oh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Danke, vielen Dank. Ja, man versteht Sie sehr gut. Wissen Sie, es gibt sehr viele Türken, die schon sehr lange hier in Deutschland leben, aber leider nicht so gut Deutsch sprechen wie Sie. Also, sehr Danke. schön. Wo haben Sie die deutsche Sprache so gelernt? Ja, danke. Kurz zu unserem Gesprächablauf. Als erstes werde ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Daten stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Siglinde Müller. Müller. Normale Müller. Müller, Können Sie Frau Ihren Müller. Mein Vorname ist Vornamen? Siglinde. Können Sie buchstabieren? Ja, natürlich. Siegfried Ida Emil Gustav Ludwig Ida Nordpol. Dora Emil, Sieglinde. Die Linde, ja. Wie alt sind Sie, Frau Müller? Bin 68 Jahre alt. 68. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 10. April 1966. Okay. Wie groß sind, wie schwer sind Sie? Ich bin etwas kleiner geworden. Ich glaube, ich bin 1,69 Meter und ich wiege circa 65 Kilo. 65. Was führt Sie zu uns, Frau Müller? Ach, Herr Doktor, mein Hausarzt hat heute keine Zeit, deswegen komme ich heute zu Ihnen. Ich habe seit gestern so Schmerzen im Bauch. Auf der linken Seite tut es richtig weh. Seit gestern. Seit gestern, ja. Und heute ist es etwas mehr geworden, ja. Okay. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher Och, dumpfer, brennender? das ist sehr unterschiedlich, Herr Doktor. Es gibt Phasen, da bekomme ich Krämpfe. Auf der linken Seite, das strahlt so in den Unterbauch. Und dann ist manchmal der Schmerz dumpf, so dass ich auch nicht richtig sitzen kann. Ich muss dann aufstehen, ich muss dann laufen. Es ist sehr unangenehm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einen dicken Bauch. Und das drückt dann auch so ein bisschen auf den Bauch, ja. So richtig weg geht der Schmerz eigentlich nicht, das ist fast immer da. Gibt es Auslöser für diese Schmerzen? Hatten Sie einen Nee, das ist eigentlich Unfall immer da, erlebt? an sich nicht, egal ob ich mich jetzt sitze, ob ich mich lege oder ob ich laufe, der Schmerz ist immer da. Wenn ich mich hinsetze, dann wird es manchmal etwas mehr sogar, oder wenn ich mich so ein bisschen beuge und bücke. Dann werden die Schmerzen etwas mehr, Haben Sie einen Unfall erlebt? nein, Unfall hatte ich nicht, nein. Vorher haben Sie solche Beschwerden erlitten? Ob ich vorher solche Schmerzen hatte? Nein, das ist das erste Mal. Ich hatte schon öfters mal einen Harnwegsinfekt oder so, aber das ist was anderes. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leichten 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also gestern würde ich sagen, war das etwas weniger, so bei 3, 4. Heute sind sie schon manchmal bis auf 7, 8 angestiegen. Jetzt aktuell würde ich sagen, ist es wieder ein bisschen besser. Ich habe nämlich Schmerzmedikamente genommen. Ich habe die Schmerzen nicht mehr ausgehalten vor 3 Stunden und jetzt werden die Schmerzen ein bisschen weniger. Was haben Sie eingenommen? Ich hatte noch Novalgien zu Hause und da hatte mir der Arzt das vor längerer Zeit mal aufgeschrieben und das habe ich mir jetzt genommen, ja. Okay. Haben Sie sonst weitere Beschwerden außer Schmerzen? Ja gut, ich habe noch ein paar andere Erkrankungen, aber die sind im Moment nicht das Problem. Also sonst jetzt, also ich war seit 3 Tagen nicht auf Toilette. Also es tut mir auch schon weh, muss ich sagen. Da tue ich mir schwer. Hatte keinen Stuhlgang. Ist Ihnen übel oder müssten Sie sich übergeben? Ja, so eine leichte Übelkeit habe ich schon, ja, das stimmt. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich bisher noch nicht gehabt, nein. Leiden Sie unter Sodbrennen oder Aufstoßen? Haben Sie Aufstoßen? Jetzt nicht, aber Sodbrennen habe ich immer wieder mal, ja. Zuletzt vor circa einem halben Jahr. Aber da habe ich meine Medikamente, wenn ich die ein, 2 Tage nehme, dann gehen die auch relativ schnell wieder weg. Haben Sie Schüttelfrost oder Naschweiß? Nein, das hatte ich bisher noch nicht. Wie ist Ihr Appetit, Frau Müller? Also der ist eigentlich ganz gut, aber jetzt in den letzten ein, 2 Tagen habe ich etwas weniger Appetit hier. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Nein, ich bin eigentlich immer so wie immer. Haben Sie Probleme, ein- oder durchzuschlafen? Ja, also ich habe seit einigen Jahren schon so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Schlaf, das stimmt. Ich werde öfters mal mehrfach in der Nacht wach und dann kann ich nicht mehr einschlafen, ja. Warum wachen Sie in der Nacht? Warum ich aufwache? Ja. Ich weiß ja nicht, ich kann da nicht mehr schlafen. Okay. Also es gibt einen bestimmten Grund, das weiß ich auch nicht. Okay. Sie haben Oberbauchschmerzen in der linken Seite. Außerdem aber fällt Ihnen noch etwas ein? Haben Sie etwas Nicht Ungewöhnliches Oberbauch, bemerkt? ich habe Unterbauchschmerzen. Nicht Oberbauch, Unterbauchschmerzen. Okay, Entschuldigung, ich habe falsch geschrieben. Okay. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen? Oh, da habe ich einige Sachen, Herr Doktor. Also ich hatte vor 5 Jahren mal einen Herzinfarkt und habe einen Stent bekommen. Dann habe ich Diabetes seit 10 Jahren ungefähr. Aber das ist glücklicherweise gut eingestellt. Dann nehme ich Gut. Medikamente. Ich hatte mal eine Oberschenkelfraktur auf der rechten Seite. Da war ich vor 2 Jahren gestürzt von der Treppe. Und da ist Vor mir der Ober 2 Jahren, oder? vor 2 Jahren, ja. Wie Und wurden aber Sie behandelt? ja, ich musste operiert werden, ja. Und ich habe da ein Metallteil jetzt drin. Und das merke ich, wenn das Wetter manchmal kalt wird, dann bekomme ich auch Schmerzen im Bein. Ist die Und Operation komplikationslos verlaufen? ja, bei der Operation gab es keine Probleme, nein. Das war ganz gut. Und seit circa 2 Jahren habe ich so chronische Schmerzen im Rücken, also im Lendenwirbelbereich. Und mein Arzt meinte, das ist von der Arthrose und auch ein bisschen ein leichter Bandscheibenvorfall. Da nehme ich immer wieder mal Schmerzmedikamente und mache Krankengymnastik. Okay. Außer Oberschenkelfraktur, wurden Sie schon mal operiert? Als Kind, glaube ich. Das weiß ich aber nicht. Meine Mutter sagte, man hat mir die Mandeln als Kind schon entfernt. Frau Müller, darf ich Sie fragen? Sie haben schon gesagt, Sie leiden unter Obstipation bzw. Verstopfung. Seit 3 Tagen, ja. Seit 3 Tagen. Wie war Ihr letztes Stuhl? Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Wie ist die Farbe? Nein, bisher habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Ich habe immer wieder mal vielleicht ein bisschen Verstopfungen, aber die waren dann auch wieder von alleine weg. Der Stuhlgang war bisher immer in Ordnung, der Urin auch. Also da gab es bisher keine Probleme. Wie war die Farbe und Konsistenz Ihres Stuhls? Normal, wie immer halt, ne? Okay. Frau Müller, welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich ein? Also wegen meinem Herzen, Moment, da muss ich jetzt in meine Liste mal schauen. Ich hole gerade meine Medikamentenliste raus. Ja. So, da ist es ja. Also, ich habe AS 100. Das nehme ich 100. Einmal. Genau, und dann nehme ich Ramipril 5 Milligramm, eine morgens, eine abends. Dann habe ich hier Metoprolol 47,5, eine morgens. Und hier habe ich Atorvastatin 20 Milligramm, am Abend eine. Ich glaube, das ist gegen das Cholesterin. Dann habe ich Jardians. Was? Können Sie wieder wiederholen? Jardians. 10 Milligramm. Das ist gegen den Diabetes. Da nehme ich eine Tablette. Und Metformin 850 Milligramm. Eine morgens, eine abends. Und bei Bedarf nehme ich halt Paracetamol oder Ibuprofen. Ich habe verpasst. Wie stark nehmen Sie Metoprolol? Die Dosis meinen Sie? Ja, Dosis. Meine ich. 47,5. Okay, 47. Haben Sie Allergie, Frau Müller? Ja, ich habe Allergien gegen einige Medikamente, das stimmt. Aber da muss ich auch noch mal in meine Liste gucken. Hier steht Diclac. Das ist ein Schmerzmedikament, glaube ich. Da habe ich eine Allergie. Und gegen... Wie äußert sich die Allergie? Bitte? Wie äußert sich die allergische Reaktion? Oh, da habe ich so einen Ausschlag und Juckreiz am ganzen Körper bekommen. Okay. Und da ist noch ein Antibiotikum, worauf ich allergisch bin. Das nennt sich Amoxiclav. Wie äußert diese Allergie? Ist ähnlich wie bei Diclac auch. Haben Sie Unverträglichkeiten? Na gut, ich glaube, ich habe so ein bisschen eine leichte Laktoseintoleranz. Weil ich merke, wenn ich so Joghurtprodukte esse, dass ich dann ein bisschen Blähungen bekomme und manchmal auch Durchfall. Aber ansonsten ist mir nichts bekannt. Okay. Frau Müller, rauchen Sie? Nein, nein. Früher haben Sie geraucht? Nein, ich habe eigentlich nie geraucht, nein. Trinken Mein Sie Mann hat mal Alkohol? geraucht, aber. Ach, Trinken Sie Alkohol? sehr selten, also fast gar nicht. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie Proben, Ach Gott. Drogen ausprobiert? Das habe ich mal als junge Frau mal gemacht, aber eigentlich, ich habe keine Drogen, nein, Okay. Leben Ihre Eltern noch, Frau Miller? nein, die sind schon längst verstorben, nein. Ah, es tut mir leid. Darf ich fragen, woran Ihre Eltern gestorben sind? Also mein Vater ist schon im Krieg gestorben. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Und meine Mutter starb an einem Schlaganfall. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Ja, leider nicht. Sie hat vor 3 Jahren eine Krebsdiagnose bekommen. Brustkrebs, musste operiert werden, hat eine Chemotherapie gehabt. Jetzt geht sie ganz gut, aber das hat sie psychisch ziemlich kaputt gemacht, ja. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ja, ich bin verheiratet, ich wohne mit meinem Mann zusammen. Haben Sie Kinder? Wir haben einen Sohn, ja. Ist er gesund? Ja, glücklicherweise, ja. Gut. Was sind Sie vom Beruf, Frau Müller? Ich bin Schneiderin. Beziehungsweise ich war Schneiderin. Ich bin schon seit 5 Jahren in Rente. Okay, Frau Müller, ich habe meine ganzen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch Ja, etwas vielen Dank. Ich ein, was möchte ich? gerne wissen, was es ist, Herr Doktor. Ist es was Gefährliches oder was Schlimmes? Das wird immer schlimmer mit den Schmerzen. Das macht mir Angst. Was glauben Ja. Sie, was es ist? Frau Müller, wir als Ärzte haben immer drei Schritte, um richtige Diagnose stellen zu können: Ach ja. Anamnesegespräch, körperliche Untersuchung und Okay. operative Diagnostik. Jetzt, ich würde Sie körperlich untersuchen, dann würde ich Ihnen Blut abnehmen, gegebenenfalls manche bildgebende Untersuchungen veranlassen. Aha, okay. Dann gebe ich Ihnen über die weiteren Schritte Bescheid. Aber nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf vielleicht Ausschüttelpunkt in Ihrem Darm. Oder könnte, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Verdacht, braucht noch weitere Untersuchungen. Was ist ein Ausstülpunkt? Das habe ich nicht verstanden. Es könnte sein, in Ihrem Dickdarm eine Ausstülpung, eine Ausbuchtung Okay. entsteht, diese Krankheit vielleicht solche Beschwerden verursachen. Ach so, die Ausstülpung. Nur der Ausstülpung. Oh ja, okay. Interessant. Okay. Wie stellt man das Aber fest? wie gesagt, bitte. Wie stellt man das fest? Was machen Sie, einen Ultraschall oder? Ja, als erstes, wir brauchen eine normale Röntgen, aber um die Diagnose zu sichern, brauchen wir eine Koloskopie. Das Koloskop. heißt eine Oh. Spiegelung Oh in dem je. Darm. Das wird aber schwierig. Ich war jetzt seit 3 Tagen jetzt nicht auf Toilette. Wie macht man das? Vor der Spiegelung, wir müssen ein Abwehrmittel Ein Abführmittel. verschreiben, Okay. Abführmittel verschreiben, dann führen wir diese Untersuchung durch. Muss das wirklich sein? Ich will das eigentlich gar nicht, Herr Doktor. Gibt es keine andere Möglichkeit, um da festzustellen, was da ist? Ja, könnte eine Tomographie Ja, das ist doch besser als eine Spiegelung. angefertigt. Ja. Können wir nicht zuerst eine Tomografie machen, Herr Doktor? Es könnte sein, wir müssen als erstes versuchen, diese Untersuchung. Tomografie, ich meine. Okay, also das wäre mir lieber als die Darmspiegelung, ja? Ja. Okay, ja, vielen Dank. Geben Sie mir auch was gegen die Schmerzen, Herr Doktor. Also das wird jetzt wieder so schlimm. Wenn Sie noch ein bisschen aushalten nach unserer körperlichen Untersuchung, dann gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel. Oh ja, bitte beeilen Sie sich. Es geht schon seit gestern, das Okay. wird immer schlimmer. Ja, das verstehe ich. Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Danke, Frau Müller. So, haben die anderen Kollegen noch Fragen? Keine Fragen. Welche Frage hat der Herr Doktor vergessen zu fragen? Gynäkologische Fragen habe ich vergessen. Was Jetzt habe noch? ich, Was noch? ja. Urin. Sie haben nicht nach dem Urin gefragt. Wasser. Bitte? Ich glaube, bezüglich Wasser lassen. Etwas Genau, Wasser lassen, wichtig. Urin. Genau, zwei wichtige Fragen. Okay, gut. Dann machen wir eine Oberarztübergabe. Okay. Ich brauche nur eine Minute. Eine Minute noch, okay. Haben die anderen Kollegen noch Fragen? Gibt es Probleme mit Ihrer Monatblutung? In 65 Jahren? Ja, okay. Gut. Okay. Die gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Okay. Und haben Sie geraucht im Magen-Darm-Trakt? Ein was? Haben Sie Gas im Ach so, Bauch? Luft meinen Sie, Luft im Bauch. Ja, Luft habe ich ja im gesagt, ich habe manchmal einen ganz dicken Bauch. Ich habe oft sehr viel Luft im Bauch, ja. Haben Sie Probleme beim Weißmehlprodukten? Nein, also mit Mehl oder Mehlprodukten habe ich keine Probleme, nein. Es ist mehr mit Milchprodukten und Joghurt. So, Herr Doktor, Okay. sind Sie fertig? Ja. Hallo, Herr Oberarzt. Ich möchte heute Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Ah, Sie unser Zeit? lieber Charlie, hallo. Dann Hallo, erzählen Sie mal, bitte. schießen Sie mal los. Was haben Sie für eine Patientin heute gehabt? Es geht um eine 68-jährige Patientin, Frau Sieglinde Müller. Ja. Die Patientin stellte sich bei uns wegen seit gestern bestehender krampfartiger, dumpfer Unterbauchschmerzen in der linken Seite. Okay. Außerdem klagte die Patientin Bauchumfanganstieg Sie meinen von Blähung, und oder? bitte. Blähung. Blähung. Kennen Sie den Wort Blähung? Blähung ist viel Luft Blähung. im Bauch. Blähung. Blähung. Blähung. Blähung. Aber ich dachte, das ist. Ah, okay. Also Okay. Ich Bauchumfang ist dachte, auch das richtig. andere. Okay. Blähung bedeutet viel Luft. Ja, richtig. Außerdem klagte die Patientin über seit 3 Tagen Obstipation Ah, okay. und Sodbrennen, Pyrosis, meine. Die Schmerzen würden sich verschlechtern, wenn die Patientin sich nach vorne beuge. Die Einnahme von Novalgin habe etwas Linderung gebracht. Die Patientin bewertete die Intensität der Schmerzen auf einer Schmerzskala mit 4, aber heute mit 7, 8 Okay, und das 10. heißt, es ist schlimmer geworden, ja? Ja, die Schmerzen hätten sich mit der Zeit verschlechtert. Seit zwei Tagen habe die Patienten Inappetenz. Die weitere vegetative Anamnese sei unauffällig. An Vorerkrankungen leiden die Patienten seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, Diabetes mellitus. Die Patienten habe vor 5 Jahren Myokardinfarkt erlitten und sei ein Stent angelegt worden. Implantiert oder eingesetzt. Implantiert. Die Patienten habe vor 2 Jahren Oberschenkelfraktur erlitten, die operativ behandelt wurde. Seit 2 Jahren leiden die Patienten unter Diskusprolaps. Die Patienten sei in der Kindheit Tonsillektomie-Operation. Nein. Die Patienten habe sich in der Kindheit einer Tonsillektomie untersorgen. Sehr guter Satzbau. Wie hätte das anders geheißen? Sie hätte sich in der Kindheit tonsillektomiert. Tonsillektomiert. Okay. Ist beides richtig. Okay. Frau Müller nehme Acetylsalicylsäure 100 Milligramm einmal pro Tag. Ramipril 5 Milligramm zweimal pro Tag. Metoprolol 47,5 Milligramm einmal pro Tag. Atorvastatin 20 Milligramm einmal abends. Kadians 10 Milligramm einmal pro Tag. Metformin 850 Milligramm zweimal pro Tag. Und Paracetamol bzw. Ibuprofen bei Bedarf ein. Die Patientin habe Allergie gegen Diclac, wahrscheinlich Diclofenac, die sich durch Exanthem und Pruritus äußere. Okay. Diclac ist Diclofenac, ja, das ist richtig. Diclofenac. Und Amoxicillin, ich vermute. Amoxicillin und Clavulansäure, das ist dieses Kombination. Okay. Das ist dieses Unacid, vielleicht kennen Sie das. Okay. Die sich durch Exanthem und Pruritus äußere. Frau Müller habe Laktoseintoleranz, die Blähung und Diarrhoe, die zu Blähung und Diarrhoe führt. Ja, okay. Frau Müller sei Nichtraucherin, trinke gelegentlich Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnestik fanden sich Apoplex bei der Mutter und ihr Vater bei Krieg gestorben. Sei im Krieg gestorben. Im Krieg. Sei im Krieg gestorben. Ja. Frau Müller habe eine Schwester, die vor drei Jahren wegen Brustkrebs operiert worden und sie bekomme Chemotherapie. Sie habe Chemotherapie bekommen. Ja. Sie sei verheiratet, lebe mit ihrem Mann, habe ein Sohn, der gesund ist. Jawohl. Sie sind berentete Schneiderin. Sie sei berentete Schneiderin. Sehr gut, jawohl. Aufgrund der erhobenen Anamnese gehe ich von einem Verdacht auf Divertikulitis. Differentialdiagnostisch kommen Adnexitis, der Adnexialtorsion, Harnweginfektion, ja. Harnwegstein oder Nephrolithiasis, Harnleiterstein, jawohl. Okay. In Betracht zur weiteren Abklärung würde ich die Patienten körperlich untersuchen. Ich überprüfe bei der Untersuchung Flanken, Klopfschmerz im Flankenbereich. Und bei der Palpation prüfe ich, ob Schmerzen, Druckschmerzen, Abwehrspannung gibt. So, Ihr Internet ist jetzt weg. Außerdem. Hören Sie mich jetzt? Ich höre Sie, das Bild steht, aber Sie reden ruhig weiter, ja? Darf ich mein Bildschirm ausschalten? Nee, ich höre Sie jetzt, kein Problem. Reden Sie ruhig weiter. Okay. Okay. Außerdem erwarte ich bei der körperlichen Untersuchung linksseitige Druckschmerzen. Mhm. Die Laboruntersuchung könnte wichtige Hinweise liefern. Im Labor sollten Blutbild, Gerinnungsparameter, Entzündungsparameter, Nierenwerten, Leberwerten und die Entzündungswerte überprüft werden. Die Entzündungswerte machen Sie auch nicht, oder? Ja. Mhm. Sehr gut. Ja. Und vielleicht noch ein Tomogramm, oder? Um die Diagnose zu sichern, sollte normal Röntgenographie, Abdominalübersicht, Aufnahme. Kann man machen, natürlich auf eine freie Luft. Und CT. Und ja. Könnte. Und ja, CT-Untersuchung bei Computertomographie. Ja. Was sehen Sie im Röntgenabdomen noch? Was sehen Sie im Röntgenabdomen noch? Welche Diagnose? Das haben Sie vorhin vergessen. Aber ein Kollege hat schon hingeschrieben. Die Diagnose, was kann man noch sehen im Röntgen? Was ist mit dem Bauch, wenn man Schmerzen hat? Der Kollege hat es vorhin aufgeschrieben. Mit I fängt es an. Ileus. Genau. Ilios, ja. Ja. Könnte das ist eine Differentialdiagnose, ne? Ja, richtig. Sehr gut. Bei der körperlichen Untersuchung können wir abgeschwächte Stimmen, Bauchstimmen oder Darmstimmen. Darmgeräusche. Genau, bei einem Ileus hat man keine Darmgeräusche oder man hört abgeschwächte Darmgeräusche. Ja. Sehr gut. Also, das war schon sehr gut, Herr Doktor. Sie machen die Zusammenfassung der Anamnese eigentlich sehr ordentlich. Die Aussprachen sind auch sehr gut. Also, das muss man sagen, das ist schon viel besser geworden als beim letzten Mal. Ja, danke. Differentialdiagnose, genau. Hätten Sie nach den gynäkologischen Sachen fragen müssen, dann nach den Harnwegen, also Harnleiter, Niere, Harnblase, Steine, hätten wir fragen können. Als Differentialdiagnose muss man natürlich auch an einen Darmverschluss, also an einen Ileus denken. Und die eigentliche gute Diagnose für eine Divertikulitis ist nicht die Darmspiegelung, sondern ein CT. CT. Ja, also man würde als erstes, es geht ja relativ schnell, man muss den Darm nicht abführen und man kann innerhalb von einer Stunde sagen, ob da eine schwere Entzündung da ist, ob eine Perforation vorliegt. Das wäre das Nächste. Eine perforierte Divertikulitis, wie muss man das behandeln? Das ist ein Notfall. Jawohl. Ja, sollte die Patientin mindestens 2 großflächige intravenöse Zugänge angelegt werden, dann Also sie muss operiert werden. Sie muss operiert werden. Ja. Ne? Ganz kurz. Also. Am Ende. Wenn ja. Zugang, sie muss operiert werden, genau. Sehr gut. Guter Doktor, wann ist Ihre Prüfung? Morgen. Ah, wo? Ja. München. Ah, in Bayern, das schöne Bayern. Sie werden es bestehen, inshallah. Ich bin überzeugt, Sie machen es gut. Inshallah. Dann erfahren Sie auch gleich morgen, ob Sie bestanden haben, oder? Ja, ich fahre morgen nach München. Okay, und sagen die auch gleich, ob Sie bestehen oder nicht? Ja, wir bekommen gleichzeitig. Ja, okay, dann sagen Sie uns morgen Bescheid. Wir sind gespannt. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Glück. Vielen Dank. Sehr gut, das war schon sehr gut. Haben die anderen Kolleginnen und Kolleginnen noch Fragen, Anregungen, Kritiken, Bemerkungen? Alle zufrieden? Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Okay.